rechte Hand, ich bitte dich zum Tanz. Komm, küss mich auf den Mund, recht feucht, denn Nektelein mich deucht. Das schmeckt noch besser als gebratene Gans. Genug geschuftet auf des Vaters Feld, das ist nun gut bestellt. Fleißig waren die Brüderlein und ich, nun ist das Feiern Pflicht. Wenn der Pfarrer seine Rede hält, fällt ein Lächeln auf unser Gesicht. Komm, Mädel, rechte Hand, ich bitte dich zum Tanz. Komm, küss mich auf den Mund, recht feucht, denn Mägdelein mich deucht. Das schmeckt noch besser als gebratene Gans. Lass uns schmausen und trinken fein. Nein, mein Durst, der ist nicht klein. Schon in der Luft, das ist der Bratenduft. Nach dem Essen, da trink ich Wein, bis du mich am Ärmel zupfst. Ich bitte dich zum Tanz. Juhu. Ich bitte dich zum Tanz. Juhu. Mich auf den Mund recht feucht, denn Nektelein mich deucht. Das schmeckt noch besser als gebratene Gans. Komm, Mädel, nimm meine rechte Hand. Ich bitte dich zum Tanz. Komm, küss mich auf den Mund recht feucht, denn Nektelein mich deucht. Das schmeckt noch besser als.